0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, heute sind wir mega pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir starten jetzt in eine neue Talkwoche. Schön, dass ihr dabei seid und wir beginnen wie immer montags mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. 0800 220 5050, Mailadresse domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Jennifer. Jennifer ist 26. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Jennifer. Ich wollte erst mal sagen, dass ich deine Sendung total super finde. Das finde ich gut. Dann fängt alles sehr prima an hier mit uns beiden. So, also, um was geht's? Es geht um den Felix Baumgartner. Ja, den aus dem Weltallspringer. Genau, ich habe es live mitverfolgt auf NTV. Aha. Und ich habe deinen Post gesehen, dass du den Medienhype und das Ganze nicht so gut fandest. Nee, mir ist es hier nicht auf den Wecker gegangen und... ich kann dem nicht viel abgewinnen. Aber du offensichtlich schon. Ja, ich schon, weil es geht darum, gut, vielleicht ist Held der falsche Begriff. Wobei ich glaube, dass er sich selbst auch nicht als Held sieht. Er wird nur halt als Held betitelt. Ja. Ich würde ihn eher als Abenteurer sehen. Ja. Was mir halt auch missfällt, sind diese Kommentare halt, dass 50 Millionen auch hätten besser investiert werden können, Hungersnot und so weiter. Mhm. Natürlich, klar. Weil das Ding ungefähr 50 Millionen Euro gekostet hat, die Entwicklung, genau, die Mitarbeiter und alles, was dazugehört, ja. Genau, das ist auch schon richtig. Aber man muss auch bedenken, die Vorbereitungszeit von dem jungen Mann hat ja auch an die 5 Jahre gedauert. Mhm. Und es wurden Gehälter bezahlt und sonstiges. Aber das war ja nicht... Ich sag jetzt mal was Provokantes. 5 Jahre Vorbereitungszeit für so einen Quatsch, um sich einmal da rausfallen zu lassen, aus zugegebenermaßen sehr großer Höhe. Ja, das ist schon richtig, aber es war halt sein Lebenstraum. Er ist ja bekannt, Rekorde zu brechen. Und er hatte halt das Glück, dass Red Bull ihn da gesponsert hat. Ja, ja. Ich fand es auch schon völlig albern damals, als er von der Jesus-Statue in Rio de Janeiro gesprungen ist. Ja, das habe ich auch noch mitverfolgt hier, was gestern noch teilweise gezeigt wurde. Klar, aber das ist halt für ihn Adrenalinkick. Das ist ja, für ja. ihn sowas wie seine Lebensaufgabe, immer Rekorde zu brechen. Und man kann das Geld natürlich spenden und so weiter, aber man weiß, dass Red Bull viel spendet, nur es wird halt nicht viel drüber gesagt. Mhm. Und im Endeffekt können sie ja ihr Geld ausgeben, wofür sie möchten. Und ja, also da prallen in der Tat 2 Welten aufeinander. Da gibt es die Leute, die da Respekt vor haben, weil es eine Herausforderung ist, weil es auch im weitesten Sinne für viele eine sportliche Leistung ist, weil der Mann sich halt trainieren musste dahin. Und da gibt's die andere Fraktion wie ich, die dann da fassungslos vorstellen, denken, ja, na und? Er springt halt runter. Aber ich bin auch nicht so sehr zu begeistern, so Bergerklimmungen auf so Riesenberge finde ich auch nicht so doll. Wobei ich das noch mehr respektiere, weil das wirklich eine sehr krasse körperliche Leistung ist, auf so ein 8000er hochzuklettern. Ja, auf jeden Fall, das aber stimmt. Ist auch nicht so meins. Und auch Bungee-Jumping finde ich. Das möchte ich gerne mal machen. Möchtest du auch mal gerne machen? Ja, auf jeden Fall. Hier prallen die beiden Fraktionen aufeinander, du und ich. Ja. Ich habe mir das schon so oft angeguckt, dieses Bungee-Jumping. Was machen die das? Ja, das ist wahrscheinlich ein unglaublicher Adrenalinkick. Ja. Den würde ich auch gerne mal erleben. Haben die Leute also ein langweiliges Leben, dass sie den Kick brauchen? Nee, das nicht unbedingt, aber einfach mal zu wissen, wie sich das anfühlt. Ja. Weil auf der einen Seite wollte ich auch noch sagen, die Leute beschweren sich halt über diese Millionen, die da fließen. Aber wenn man mal bedenkt, was da bei solchen Fußballspielen ja, klar, investiert natürlich, wird. Natürlich, wofür denn? Natürlich, natürlich. Und da hat er halt was von gehabt und wir konnten dran teilnehmen. Und ich fand es richtig spannend. Ich merke, die Jennifer ist mehr oder weniger ein kleiner Fan von dem Mann. Naja. Er ist ja, in Österreich ist er wahrscheinlich die Hölle los, ne? Ja, denke ich mir auch, ja, das ist auf jetzt jeden der Fall. Megastar. Und wir werden ihn bestimmt in 1000 Talkshows demnächst sehen, Sicherheit. Wo er das alles erzählt. Würde, ich meine, das ist jetzt sowas ganz Extremes, aber du sagst, Bungee-Jumping reizt dich, würde dich auch noch etwas noch Höheres reizen? Oder mal vielleicht einen Fallschirmsprung zu machen? Ja, so ein Tandemsprung schon, ich kann es ja nicht. Also wenn ich mit jemandem mitspringe, der sich da auskennt, würde ich das schon machen, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, doch. Na gut, Jennifer, deine Meinungsäußerung. Da jo. Sind wir anderer Meinung, weil das ist ja auch gar nicht schlimm. Ja, alles klar. Alles Gute, danke für den Anruf. Danke dir auch. Tschüss. So, meine Lieben. Und weiter geht es mit Lena. Und Lena ist 59. Guten Morgen, Lena. Ja, guten Morgen, Domian. Lena, was geht's denn bei dir? Ja, mein Thema ist Frau Miriam Kachelmann. Ach ja, heute sind wir aber an den aktuellen Ereignissen dran. Ja. Ja, gestern war großer Auftritt von Kachelmann und seiner jungen, neuen, ist ja nicht mehr jungen Frau, bei Günther Jauch. Ja. Wie fandest du es? Ja, ich fand es so, wie sie sich vor ihn gestellt hat und in dieser Wir-Sprache gesprochen hat. Ich fand das irgendwie unangemessen. Ich mir ist das sauer aufgestoßen, das Ganze, wie sie ihn verteidigt hat. Und das hat ja fast so geklungen, als wenn sie mit auf der Anklagebank gesessen hätte. Da hast du recht. Mich hat zum Beispiel auch sehr gewundert, sie ist ja nicht medienerfahren, doch wie professionell und selbstbewusst sie aufgetreten ist. Ja. Das hat mich sehr gewundert. Ja, ja. Ich denke, dass sie sich da ein bisschen coachen lassen hat. Ja, Aber auf der anderen Seite, er ist ja auch sehr medienerfahren. Ich weiß nicht, ob ihm das wirklich gut tut, weil ich denke schon, er möchte wieder zurück ins Fernsehen. Mhm. Das habe ich so jetzt gespürt. Und dass er sich dann so vertreten lässt von seiner Frau. Mhm. Und die Frau, man darf ja nicht vergessen, die war ja selber mal, gehörte sie zu dem Kreis der Betrogenen. Ja, das sind all die Fragen, die man sich stellt, wenn man das sieht. Was geht denn dieser Frau vor? Warum ist sie mit ihm zusammen? Was denkt sie über sein vergangenes Leben? Wie hast du denn vor dieser Sendung über ihn gedacht? Also, er selber ist mir nicht sympathisch. Und wie er früher so seine Ansagen gemacht hat, die fand ich manchmal sowas von exaltiert und überzogen. Aber ich habe ein Gefühl gehabt, dass der reingelegt worden ist. Also du glaubst, dass er unschuldig ist? Ja, man kann ja nur glauben. Glauben heißt nicht kann wissen, man, aber genau. Ich glaube aber, er ist unschuldig. Er ist reingelegt worden und aus Verzweiflung, Eifersucht und halt diese ganzen Merkmale, aus diesen Merkmalen heraus. Glaubst du, dass er sich mit diesem Auftritt gestern einen Dienst erwiesen hat? Nein, überhaupt nicht. Das glaube ich auch nicht. Das war abstoßend. Ja, so schlimm, so krass will ich es nicht sagen, aber irgendwie, ich hatte auch ein schales Gefühl, als die Sendung vorbei war und dachte, das war nicht gut für ihn. Überhaupt nicht. Nein, es hätte irgendwie, hätte es vielleicht gar nicht machen sollen. Ja, die Frau, die hat ja auch immer dazwischen gequatscht dann, die hat dann zum Schluss, die ist ja immer irgendwie sehr aufgeregt geworden und hat sich immer gleich dann ins Wort gedrängt. Und dann ist sie ja sehr beschuldigt worden, komisch angeredet worden von dem Redakteur von der Zeitung als Fuzzi. Er war ja mal ein Wetterfuzzi. Genau, das hat der Herr Tietje gesagt. Genau, von der also das fand ich wiederum von dem sehr merkwürdig, Das ist auch nicht professionell. Er hat zu Herrn Kachelmann gesagt, sie sind nichts weiter als ein ehemaliger beliebter Wetterfuzzi. Genau, ne? Also das fand ich nicht gut. Ja. Und ich denke, er hat sich keinen Gefallen getan. Wenn er das Ganze ruhen hätte lassen und das Buch nicht geschrieben hätte, dann hätte man das irgendwie, hat man ja so auf seine Seite gedrängt. Nun kann man ja vielleicht verstehen, wenn er sagt, ihm ist Unrecht getan worden. Ja. Ist ihm wirklich verdammt Unrecht getan worden. Ja. Und dass man dann so eine Wut hat und auch so einen Mitteilungsdrang, das nach draußen zu stellen, kann man ja vielleicht auch wieder nachvollziehen. Ja, aber dann muss es wenigstens alleine tun. Ja. Ich habe gestern so gedacht, der andere Fall, der so ein bisschen vergleichbar ist, kein Fall ist wirklich mit einem anderen vergleichbar, aber ist Andreas Türk, der ja klug danach geschwiegen hat. Ja. Der hat acht Jahre, wie lange das jetzt her ist, geschwiegen und wird jetzt demnächst eine Fernsehsendung wieder moderieren, was ich auch völlig in Ordnung finde, dass er das machen kann. Der hat das ganz anders gemacht. Ja. Ja. Die Sendung war sehr erfolgreich von Günther Jauch gestern. Wahnsinnige Einschaltquote. Klar. Ja. Also du hast ein auch ungutes Gefühl, was so seine Präsentation anbelangt, seine Selbstpräsentation. Auf jeden Fall. Ja. Also ich fand das, wenn er sowas schon macht, dass er nochmal seinen Klärungsbedarf hat, dann hätte er das alleine machen dürfen und nicht seine junge Frau, die immer nur mit wir gesprochen haben. Gut, sie haben das Buch gemeinsam gemacht, aber die hat das wir so übertrieben, dass man gedacht hat, die wäre mit auf der Anklagebank gesessen. Im Laufe dieses Prozesses gab es ja wahnsinnig viele Zeitungsmeldungen und Fernsehsendungen und es haben sich Frauen die Köpfe eingeschlagen, Alice Schwarzer mit der Frau vom Spiegel, der Frau Friedrichsen. Wie war deine Auffassung während des Verfahrens? Warst du von Anfang an so in der Auffassung, er hat Recht und er ist im Unrecht? Ja. Also man tut ihm Unrecht, meine ich. Ja, ziemlich schnell. Obwohl, wie gesagt, es gehört nicht so zu meinen sympathischen Menschen, ich habe mir nie was getan, aber das ist halt einfach so, man hat Sympathie oder man hat sie weniger. Ne? Mhm. Aber ich habe ziemlich schnell das Gefühl gehabt, das war ein Racheakt. Ja. Und wenn er das so gemacht hätte wie der Herr Türk, dass ich eine Zeit lang da rausgehalten hätte oder hätte mal in einer anderen Zeitung sehr seriös nochmal über seine Unschuld gesprochen. Aber jetzt denke ich mal, jetzt verlängert sich das Ganze, wenn er überhaupt noch zurückkehren kann an den Bildschirm. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob er da eine Chance hat. Ich meine, er ist freigesprochen. Ja. Was will man mehr, ne? Also das Einzige, wo er vielleicht ein bisschen dazu beigetragen hat, ist, dass er das so ein bisschen argumentiert hat, wie das Gericht so ein bisschen, die Richter so ein bisschen das Urteil verfasst haben und auch warum. Ja. Und er hat ja auch von dem Richter sehr viel Recht bekommen, dass er so vorverurteilt worden ist, dass die Staatsanwalt nicht ganz so ordentlich arbeitet und gleich so durchsticht, wie die das nennen, wenn die eben Mitteilungen weitergeben. Ich denke, das hat ihn dann doch ein bisschen ihn persönlich rausgerissen. Gut. Liebe Lena, danke für deine Meinungsäußerung. Ich brauche keine Psychologin. Nein. Danke für den Anruf und deine Meinungsäußerung. Alles klar, tschüss. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Thomas ist hier. Thomas ist 53, hallo. Grüß dich, Jürgen. Ja, Thomas, um was geht's? Mein Thema ist, ich kann schlecht alleine sein. Warum? Das heißt, ich husche von einer Beziehung in die andere, um halt nicht alleine zu sein. Bin seit fast 20 Jahren Frührentner. Was hast du? Bist du erkrankt? Hast du eine? Ich hatte einen Motorradunfall. Ich hatte einen Motorradunfall, sag ich mal, ist aber so gesehen nicht zurückgeblieben. Kann mich normal bewegen. Rein optisch sieht man mir das auch nicht an. Aber wie gesagt, Hauptproblem ist, ich kann nicht alleine sein. Und warum bist du nur, kurze Frage, warum bist du dann früh verrentet worden, wenn es dir eigentlich so gut geht? Körperlich? Ja, gut, ist relativ. Ich, sag mal, das war zu einer Zeit, wo damals nicht festgelegt wurde, ob man halt 2, 4, 6 oder 8 Stunden arbeitsfähig ist. Mhm. Und zum damaligen Zeitpunkt wurde ich dann halt, wie man so schön auf Deutsch sagt, kaputtgeschrieben. Hab auch jede Menge Operationen und was weiß ich hinter mich gebracht. Naja. Bin auch heute noch regelmäßig in ärztlicher Behandlung und gut ist also relativ, ich sag mal, meine These ist, im anderen geht's schlimmer und ja. Dementsprechend hocke ich jetzt nicht in der Ecke und sage ich, armer Junge. Dann lass uns doch mal mal gucken, 20 Jahre bist jetzt verrentet. Knapp 20 Jahre. Wie viele Beziehungen hattest du in diesen 20 Jahren? Gute Frage. Wirst du doch wohl wissen, oder nicht? Ja, so um die 10, 12. 10, 12 auf jeden Fall. Ja, dann haben die alle auch nicht so lange gehalten. Oder gab es da was Längeres zwischen? Das Längste war meine letzte Ehe. Ich war so zweimal verheiratet. Erste Mal 4 Jahre vor dem Unfall. Danach zweite Mal 12 Jahre. Und danach die längste Beziehung war 3,5 Jahre. Die ist vor gut... Ja, vor gut 4 Monaten ist die kaputt gegangen. Das heißt, du bist jetzt im Moment solo. Ich hatte zwischendurch 2 Wochen eine sehr nette Freundin, wo ich aber dann gemerkt hatte, war nichts und ja, das habe ich dann von mir beendet. Wie ergeht es dir denn, wenn du nicht in einer Beziehung bist? Wie fühlst du dich? Was? Mir fehlt die Decke am Kopf. Also allein dadurch, weil ich ja jetzt nicht diesen Job habe, wo ich da 8 bis 10 Stunden aus dem Haus bin. Ich sag mal, da gehe ich teilweise Freunden, Bekannten. Also du kannst dich nicht mit dir alleine beschäftigen? Ja. Du hast dann Langeweile, du brauchst eine Frau zur Beschäftigungstherapie. Mal provokant gesagt. Ja, sicher, klar. Also ich sag mal, ich hatte auch versucht, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, die mir dann geraten hat, die Dame, ich sollte eine sogenannte Tagesklinik aufsuchen. Was aber für mich dann halt nur diese reine Beschäftigungstherapie wäre. Und ab 16, 17 Uhr, wo ich dann wieder zu Hause bin, wird dann der normale Alltag wieder einkehren. Ja gut, aber du bist ja nicht nur da und sammelst da irgendwelche Hütchen ein oder so. Du bist dann ja in der Klinik, man macht ja was mit dir. Es ist ja eine Therapie, die mit dir gemacht wird. Na gut, ich muss sagen, dazu habe ich ein Vorurteil, weil ich kurz bevor ich diesen Rat bekommen habe, den Film, den Jack Nicholson da gesehen habe. Und naja, also so ist es ja nicht mehr. Nein, Gottes Willen, klar, ja. Natürlich ein bisschen übertrieben. War das denn, habe ich gar nicht richtig kapiert, war das vor deinem Unfall auch schon so schlimm, dass du nicht alleine sein konntest? Oder? Ja. Ja, das hat damit nichts zu tun. Das hat damit nichts zu tun. Das heißt, da war ich ja damals noch verheiratet und dementsprechend, ich habe den Haushalt geführt, die Frau kam nach Hause, Haus war verseucht und so weiter. Aber ich sag dir mal, ich stelle mir gerade vor, das ist auch nicht so toll, dann deine Partnerin zu sein, weil du hängst ja wie eine Klette dann immer an der Partnerin. Ja, so gesehen schon. Stimmt, ja, ne? Ja, ne, ist hast schon du richtig. Keine, ich meine, hast du keine Interessen, die du alleine... Doch. Ich hab Hobbys, sag ich mal, ich könnte dir jetzt ein zweiseitiges DIN A4-Blatt ausfüllen, was ich hier abrupt zu tun hätte, aber ich komme einfach nicht, ich sag mal, es ist keine Motivation da. Das heißt im Moment, was machst du im Moment den ganzen Tag? Ich habe mir jetzt mal wieder ein Motorrad geholt, versuche es und das wird wohl daran enden, dass ich nach 3 Monaten wieder merke, es klappt nicht und mache ich den ganzen Tag. Bitte? Ich gehe Freunden auf den Geist. Ich habe sehr gute Freunde. Da kann ich hier vom Fenster aus gucken, wenn bei denen die Rollläden hochgehen. Rennst du rüber? Und dann renne ich rüber oder hänge am Telefon. Wäre mir peinlich. Ja gut, wir sind aber dann auch so verblieben nach der These, wenn es zu viel wird, sollen die beiden die Mule aufreißen. Was ich denen aber auch zutraue, ist bis jetzt aber auch nie geschehen. Hätte ich auch zu viel Stolz, überhaupt das zu sagen. Du musst das anders angehen, Thomas. Bitte? Ich sag, du musst versuchen, das anders anzugehen. Offensichtlich ist da irgendwas nicht so in Ordnung, dass du das nicht erträgst, alleine zu sein und dass du deine Zeit nicht gestalten kannst und dass du die Dinge, und du scheinst dich ja offensichtlich, wie du es gerade gesagt hast, schon für viele Dinge zu interessieren. Mhm. Ja. Aber du machst es nicht. Nee, sag doch mal ein paar Beispiele, die dich interessieren, aber die machst du nicht. Ich sag mal, ich bin also viel hier motorsportmäßig engagiert. Das ist natürlich saisonbedingt. Und da habe ich mich eigentlich auch aus diesem ganzen Club-Döne dann fast komplett zurückgezogen. Was auch komisch ist, weil da bist du doch mit Leuten zusammen. Ja, irgendwie ist da ein Widerspruch drin. Also im Moment igel ich mich wirklich ein. So kenne ich mich selber gar nicht wieder. Früher war ich der Mensch nur auf Traller, sag ich mal. Und im Moment igel ich mich ein und... Also ich finde diese Idee von der Psychologin oder der Ärztin mit der Tagesklinik gar nicht so schlecht. Und wenn du nicht in eine Tagesklinik willst und da irgendwelche komischen amerikanischen Spielfilme vor Augen hast, dann entscheide dich da zumindest für eine wöchentliche Therapie bei einem Therapeuten, bei einem Psychiater. Na gut, wobei dabei das Problem ist, ich bin jetzt in der Hinsicht nicht der Einzige, der diese Krankheit, wenn man es mal so nennen kann, hat. Und dementsprechend im Wochenrhythmus bekommt man keine Termine. Also da kann man froh sein, sag ich mal, im 2-3-Wochen-Rhythmus einen Termin zu bekommen. Nein, nein, wenn du eine Therapie bekommst, gehst du jede Woche dahin. Ja? Ja, so ist das. Okay. Es ist ja jetzt nur die Frage, ob du daran was ändern willst. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden klar, Fall, so. Und wenn man was ändern will, muss man herauskriegen, woran liegt es? Und wenn du das in 53 Jahren nicht geschafft hast, rauszukriegen, woran das liegt... Dann brauchst du von außen Hilfe. So einfach ist es. Da muss ein Psychologe mit dir in deiner Seele rumfummeln, wo die Ursächlichkeiten liegen. Ich würde es dir empfehlen, weil du ein eigenständigeres Leben führen kannst danach. Du hängst nicht immer zu deinen Freunden auf dem Pelz. Du nimmst nicht die erstbeste Frau, denn darauf läuft es ja vielleicht auch hinaus, um nicht allein zu sein. Ja. Das ist ja auch schrecklich. Und dann, da sind ja schon die nächsten Probleme wieder programmiert, wenn du eben eine Frau nimmst, nur um nicht allein zu sein. Ja, das ist richtig. Ne? Pass auf, du sprichst bitte mit meiner Psychologin, mit Christina. Ja. Die gibt dir noch ein paar Ratschläge in Sachen Therapie oder was man da machen kann. Und alles dann klar. Nimmst du es in die Hand, okay? Okay. Alles Gute, Thomas. Du legst auf und wir melden uns gleich. Mach weiter so. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und ich sage herzlich willkommen zu Margrit 54. Hallo, meine Liebe. Hallo, Domian. Margrit, um was geht es bei dir? Mein Mann ist im Mai verstorben und Er war kurz krank und für mich ist jetzt ein großes Problem. Ich bin 53 Jahre lang sehr glücklich gewesen. Es hat alles in meinem Leben geklappt und jetzt weiß ich nicht, wie es für mich weitergehen kann. Ich bin nicht mehr glücklich. Wobei das ja im Moment auch komisch wäre, wenn du jetzt glücklich wärst. Ja, das ist richtig, aber ich weiß nicht, wie meine Perspektive ist. Ja. Dein Mann, sagst du, ist plötzlich verstorben. Ja, er war krank, aber es fing im Dezember 2011 an und im Mai 2012 ist er verstorben. Und was war das für eine Erkrankung? Er hatte Leberzirrhose. Ah ja. War es ein schlimmes Ende, ein schlimmes Sterben? Ich war nicht bei ihm. Ich war die letzten 4 Stunden meines Lebens nicht bei ihm. Ich glaube, er ist ruhig entschlafen. Ja. Bist du bewusst rausgegangen? Nein. Es war für mich, ich war den ganzen Tag bei ihm und ich habe gefragt, kann ich jetzt noch gehen? Mhm. Und im Krankenhaus? Ja. Mhm. Und es hat keiner gewusst, wie lange es dauert und dann bin ich nachts angerufen worden. Mhm. Ja, das kann natürlich, das passiert sehr vielen Angehörigen, dass derjenige dann verstirbt, wenn man gerade gegangen ist. Ja. Da muss man sich auch keine Vorwürfe machen. Es haben mir viele gesagt, ich mache mir Vorwürfe, aber es haben viele gesagt, du hast nichts daran ändern können. Ja, das finde ich auch. Ich finde es normal, dass man dann im Nachhinein denkt, oh je, wäre ich vielleicht doch besser da geblieben. Ja. Aber ich finde, dich trifft da überhaupt keine Schuld und du musst ja keine wirklichen Vorwürfe machen. Ich gehe mal davon aus, dass du deinen Mann vorher schon sehr intensiv begleitet hast. Ja, das habe ich. Lange Wochen. Ja. Wie viele Wochen lag er im Krankenhaus? Wir waren über 10 Wochen im Krankenhaus. Was war für dich das Schlimmste in dieser Zeit im Krankenhaus? Das Schlimmste. Mein Mann hatte den Krankenhauskeim und den MRSA-Keim und wir mussten uns immer umziehen und es war so vieles so schlimm. Ich kann nicht sagen, was das Schlimmste war. Hast du dich denn von ihm noch richtig verabschieden können? Ich habe mich so oft von ihm verabschiedet. Es ist so oft gesagt worden, es besteht Lebensgefahr. Nein. Und für mich war es ein Abschied für eine kurze Zeit, als ich mich das letzte Mal von ihm verabschiedet habe. War er noch bei Bewusstsein, als du gegangen bist? Nicht mehr ganz. Ja. Nein, er war nicht mehr bei Bewusstsein. Wie hat er über den Tod gedacht? Nein, er hat... Es war für ihn schrecklich, dieser Gedanke, dass er vielleicht sterben muss. Ach so. Also er ist mit Angst gegangen. Ja. Zum Schluss haben wir nicht mehr darüber gesprochen, aber während seiner Krankheit haben wir darüber gesprochen. Wie hast du dann die unmittelbare Zeit nach dem Tod erlebt, die Tage und Wochen danach? Da, wo ich bin, in einer Starre. Du sagst, da, wo ich bin, das heißt, wo du immer noch drin bist? Ja. Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Wie hast du getrauert? So wie ich jetzt traue, schlimm. Das heißt, beschreib's mir mal. Ich weine viel. Ich bin tagsüber in einer Arbeit. Ich bin Erzieherin. Ich arbeite in einer Kindertagesstätte. Mhm. Die Kinder lenken mich ab. Tagsüber geht es. Mhm. Wenn ich abends und jetzt nachts alleine bin, dann weiß ich nicht, ich bin allein in meinem Haus, ich schreie, ich komme ganz schlecht mit mir zurecht. Mhm. Das heißt, die Nächte sind sehr schlimm. Ja. Ja. Die Wochenenden auch. Ja, mhm. Ja. Mhm. Das. Und ich hatte jetzt ja auch schon Urlaub im Sommer und ich gehe zu einem Trauercafé, das hier bei uns angeboten wird und da habe ich auch nur gesagt, Ich habe Angst vor diesem Urlaub. Ich habe es überstanden. Ich überstehe Wochenenden. Was machst du an den Wochenenden? Ich gehe zur Kirche, ich gehe zu meinen Eltern, zu meiner Schwiegermutter. Ich bin immer auf der Flucht. Ich bin nicht bei mir. Ja, wobei das natürlich immer so eine Sache ist. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man sich auch ablenkt in einer solchen Situation. Natürlich muss man irgendwann auch wieder zu sich kommen. Ja, hast du das denke ich mir auch und davor habe ich Angst und ich weiß auch nicht, wie ich da hinkomme. Du gehst in ein Trauercafé, sagst du. Wie oft gehst du dahin? Ja. Wie oft gehst du dahin? Das ist einmal im Monat und jetzt zur Winterzeit ist es dann auch noch mal Sonntag, also zweimal im Monat dann. Ist ja ein bisschen wenig. Ja. Hm. Du hast gerade gesprochen von deinen Eltern, von der Schwiegermutter, ja, Schwiegereltern. Mit wem kannst du dich so richtig austauschen, was deine Traurigkeit anbelangt? Dass du so mit meinen Freundinnen. Ach, es gibt auch noch Freundinnen? Ja. Was ja auch gut ist. Ja, das weiß ich. Mhm. Und die helfen mir auch sehr. Wie lange wart ihr verheiratet, Margit? 30 Jahre. 30 Jahre. Wie war die Ehe? Gut. Ich war glücklich, das war die Liebe meines Lebens. Das kannst du so klar sagen. Ja. Wenn du sagst, 30 Jahre verheiratet, ich war glücklich. Ja. Es gab Auf und Abs, wie überall wahrscheinlich bei euch auch. Ja, aber... Aber du warst im Grundsätzlichen glücklich. Ja. Schau mal, dein Mann ist im Mai verstorben. Ja. Und jetzt haben wir mal gerade erst Oktober. Ich weiß, 5 Monate. Ja. Dann wäre ich an deiner Stelle auch völlig traurig noch. Ich glaube, mir ging es genau wie dir. Ich glaube, ich könnte funktionieren in meiner Arbeit. Das tue ich. Ja. Aber man kann ja nicht Wunder erhoffen, dass man nach so kurzen Monaten schon irgendwie relativ klar bei Sinnen ist und sagt, ja, ich habe es verarbeitet. Das fände ich auch merkwürdig. Vielleicht ist das noch diese Zeit, wo man einfach durch muss. Ich bin ja beruhigt, du bist ja sehr gut eingebunden. Es gibt ja oft Menschen, die sich in ihrer Trauer komplett isolieren. Aber du hast deinen Beruf, du hast deine Freundin, du gehst ins Trauercafé, du gehst in die Kirche, du hast die Schwiegereltern und deine Eltern. Das ist ja alles sehr wichtig. Ja. Wenn du, es gäbe natürlich die Möglichkeit, wenn du sagst, es ist so schlimm und die Nächte sind grauenhaft, ich gehe weinend und schreiend durchs Haus. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass du in eine Trauertherapie gehst. Das musst du für dich entscheiden, ob du diesen Weg, ob du diesen Schritt machen möchtest. Es ist nicht ehrenrührig, das zu machen, weiß Gott nicht. Wenn man sagt, ich schaffe es nicht, dann muss man das versuchen. Ich weiß nicht, worauf ich auch unbedingt hinaus will, ist, sei nicht so erschrocken darüber, dass es dir so schlecht geht. Das ist normal. Ja, es ist ja eben, wie du dir ja vorstellen kannst, ich habe es noch nicht erlebt. Mhm. Ja, und vor allen Dingen, wenn du sagst, du hast eigentlich ein harmonisches Leben geführt. Ja, ich hatte... Das heißt, da gab es noch keine großen Erschütterungen in deinem Leben. Überhaupt gar keine. Ja, schau. Dann ist das doch so natürlich, dass du jetzt so erschüttert bist. Ja. Und du hast den Menschen verloren, den du in deinem Leben am meisten geliebt hast. Ja, habe ich. Mhm. Ich glaube, da würde jeder durchs Haus laufen und weinen nachts. Und ja, aber ich frage mich, kann ich je wieder glücklich sein? Weißt du, Margit, ich bin sicher, dass eine Zeit kommen wird, das ist die erste Etappe, wo es sich beruhigt und wo du dich beruhigst und wo du wieder eine relative Normalität leben kannst. Das wird hundertprozentig kommen. Hundertprozentig. Das sagen so viele, aber ich kann nichts dran glauben. Nee, das kann man nie glauben, wenn man so tief drin steckt. Aber ich sage das jetzt wirklich nicht plump, um dich zu trösten. Es sind wirklich Erfahrungen von tausenden Millionen von Menschen, die starke Trauererlebnisse hinter sich haben. Und natürlich gibt es auch, nicht bei jedem, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass das schwerst Trauernde irgendwann nochmal in ein glückliches Leben kommen, natürlich. Was meinst du, mit wie viel ich hier schon gesprochen habe? Die mir genau das erzählt haben, dass sie ein Jahr oder weiß ich wie lange komplett am Ende waren Und dann sind sie in ein neues Glück gekommen. Das gibt es alles. Das ist das, das Schöne, dass man auch darauf hoffen kann. Ja, es ist nur so schwer. Kannst du denn, du hast gerade Kirche gesagt, findest du denn da vielleicht noch einen stärkeren Halt im Glauben, indem du da noch mehr vielleicht Gespräche suchst mit einem mit gläubigen Menschen, mit einem Pastor? Nein, also ich allein in meinem Glauben finde ich Hoffnung und auch Trost, aber jetzt mit einem Pastoren darüber zu sprechen, nein, das ist mir zu weit entfernt. Okay, verstehe. Die sind mir nicht nahe genug. Ja. Ich will dir mal sagen, ich bin kein Christ mehr, aber ich war es sehr lange. Und wenn ich jetzt in die Zeiten mich zurückversetze, als ich Christ war, dann hätte ich zu dir jetzt gesagt, dass Gott nimmt es sehr ernst, dass du traurig bist und dass du den Mann verloren hast. Aber er will nicht, dass du auf Dauer im Unglück verharrst. Das würde ich dir sagen. Nur, ich möchte so gerne auch wieder Glück finden, aber ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Margit, schraub mal ein bisschen runter. Ich finde, der nächste Schritt sollte Normalität sein. Und dann, dann kommt das Glück. Das ist jetzt zu weit gegriffen. Du hast gerade das große Unglück deines Lebens erlebt. Und dann greife nicht gleich zum Glück, sondern die nächste Stufe ist Normalität. Und das ist schon eine große Erleichterung, wenn man wieder relativ normal leben kann nach einem schweren Trauerunglück. Okay. Ich möchte auch, dass du jetzt nochmal mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Sie soll dir das nochmal einfach an die Hand geben in Sachen Trauertherapie. Okay. Das kannst du ja für dich überlegen, ob du das dann in Anspruch nimmst oder nicht. Mhm. Ich bitte dich aufzulegen und die Christina ruft dich zurück. Okay, gut, danke schön. Alles Gute von Herzen, Marc. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, meine lieben Fernsehzuschauer, seid nicht irritiert. Unser Licht flackert hier schon wieder. Das hatten wir schon mal das Problem vor einer Woche. Gerade war es zweimal, ich meine es gemerkt zu haben. Also es liegt nicht an eurem Fernseher. Gerd, 68. Guten Morgen, Gerd. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Gerd, um was geht's bei dir? Nochmal auf deine Gesprächspartnerin zurückzukommen. Sie soll den Mut nicht sinken lassen und Glaube gibt auch sehr viel Kraft. Ja, das glaube ich hat sie auch, das sieht sie auch so, aber es ist so schwer im Moment, weil es so frisch ist. Ja. Ich war auch sehr lange unglücklich und allein und habe gedacht, es geht nicht mehr weiter und habe dann, um vielleicht Mut zu machen, anderen älteren Homosexuellen, dass ich also vor 7 Jahren, als ich ziemlich am Boden war, nochmal ein großes Glück gefunden habe und das besteht auch jetzt. Super. Wo hast du dein Glück gefunden? Ja, das ist ganz kurios, die Geschichte. Und zwar gegenüber von meiner Wohnung lebte ein junger Mann und da saß oftmals auf der Treppe ein anderer junger Mann. Ja. Und ich lehnte mich aus dem Fenster und sagte, sag mal, dein Kumpel, der lässt dich wohl heute allein. Dann hast du keinen Schlüssel, sagte, ja, ich muss warten. Ich hatte Gulasch gekocht und sagte ihm, möchtest du eine Schüssel haben? Natürlich. Sagte, oh, sehr gerne. Und ich lud ihn dann ein und wir haben dann zusammen ein Schlückchen Wein getrunken, uns unterhalten. Und Gulasch gegessen. Ja, natürlich. Ich reichte ihm durchs Fenster eine Schüssel Gulasch, die ich gerade zubereitet hatte. Und dann bat ich ihn rein. Ich sagte, bis jeder noch lange warten muss, komm doch rein und können wir ein bisschen miteinander quatschen. Mhm. Und so fing das also völlig unverfangen an. Von mir keine Absichten, von ihm nicht. Und wir unterhielten uns und daraus wurde dann zunächst eine Freundschaft. Ich merkte, er ist auch Theater interessiert, wie ich selbst bin. Ich nahm ihn dann mit und mit einmal knallte es. Wie viel jünger ist er als du? 35 Jahre. Boah, 35 Jahre. Ja, ja. Und dann ergab sich das so. Und jetzt kommt die Kuriosität des Ganzen. Wir unterhielten uns mal, da waren wir bereits schon ein Pärchen, unterhielten wir uns. Und ich sagte, wir unterhielten uns über Namen. Mhm. Und da sagte ich, ich habe mal als Lehrer gearbeitet, dass ich eine Schülerin hatte, die einen Namen hatte, der wie eine Margarinenmarke klang. Und ich nannte diesen Namen und da wurde er ganz ernst und sagte, das war meine Mutter, die leider mit 35 Jahren verstorben ist. Aber sie hat mich damals als Lehrer verehrt und geliebt und mir sagte, ich habe ihr gesagt, nee, ich bin schwul, zwischen uns wird nichts und so. Und sie zeigte mir damals, ihr Baby kam zu mir nach Hause und sagte, oh, das ist mein Sohn und so weiter. Und das ist der, mit dem ich jetzt seit 7 Jahren zusammen bin. Gerd, ich wollte die ganze Zeit schon bitten, dich bitten, den Ton von deinem Radio oder Fernsehen ganz runter zu... dann mache ich den Fernsehton aus. Das wäre sehr schlau. Ja, alles klar. Das heißt, dein jetziger Lover, der ist 33, oder? Ja. 33, genau, 33. Ja. Den hast du als Baby schon auf der Hand gehabt. Ja. Das ist ja kurios. Seine Mutter stellte ihn mir vor. Ist das nicht komisch im Nachhinein? Die Schülerin war und sagte, oh, wenn es zwischen uns nicht war und so, aber darf ich dir mal vorstellen und ja. Ist das nicht ein bisschen seltsam im Nachhinein, sich das... Nee, ja, natürlich. Das ist eine absolute Kuriosität. Absolut. Aber nicht erfunden. Das ist so, ja. Aber nochmal auf diesen... Das ist ja nun ein eklatanter Altersunterschied. Du bist 68, erst 33. Da liegen ja eigentlich Welten zwischen. Funktioniert das? Aber, was sagt das schon? Es dauert 7 Jahre, es möge möglichst lange dauern, bis zu meinem Tode. Und wir sind sowas von glücklich und wir leben zusammen. Also wir haben jetzt eine gemeinsame Wohnung und wir leben also 7 Jahre lang schon intensiv zusammen. Gerd, weißt du, ich meine es in der Richtung. Generell finde ich das ja auch völlig in Ordnung. Nur ich mache mir so Gedanken darüber, mit 33 ist man ja in einer ganz anderen Lebensphase. Man hat andere Interessen, man denkt anders über das Leben, man denkt anders über die Zukunft als ein 68-Jähriger, der ganz andere Interessen hat, der vielleicht eher schon mit dem Tod sich beschäftigt. Ja, du hast gerade gesagt, ja gut, je älter man wird, desto eher beschäftigt man sich ja vielleicht damit. Ja. Ich meine es jetzt sehr ernst. Funktioniert das zwischen euch beiden? Oder wie macht ihr das? Ja, wir lieben uns, wir leben zusammen. Wir haben die Wirtschaft, die Wohnung miteinander. Mhm. Wir haben gleiche oder ähnliche Kulturinteressen. Es gibt auch unterschiedliche Sachen, wo er sich mehr für Motorräder interessiert und ich nicht. Wir mögen Theater, wir mögen Kulturelles und wir leben das also in völliger Ähnlichkeit miteinander aus. Ja, also ich habe ja nur so gefragt, weil der Gedanke käme mir. Es gibt sicher, du hast völlig recht, es gibt so Konstellationen. Es gibt sicher aber auch Konstellationen mit so Alters... Wenn ich dich unterbreche. Also wir haben nie und zu keiner Zeit über den Altersunterschied nachgedacht. Das hat sich so ergeben. Wir haben gemerkt, wir mögen uns und wir lieben uns. Und das hat sich bis heute nichts geändert. Weißt du, warum ich dich das so gefragt habe? Weil ich habe in meinem Bekanntenkreis auch viele relativ junge Leute. Und ich merke, das klappt wunderbar, aber in vielen Grundsätzlichkeiten bemerke ich dann doch, dass man irgendwie so gedanklich in einer anderen Welt ist. Also ein 30-Jähriger. Das ist gar nicht. Mhm. Das, vielleicht die technischen Dinge, da bin ich nicht so versiert und da hat er schon seine Dinge, die ihm Spaß machen. Aber was kulturelle Dinge und den Bezug zum Theater oder dies und jenes ausmacht, auch Musik hören, da liegen wir auf einer Welle. Wir mögen beide klassische Musik ungeheuer und wie gesagt, wir machen Theaterbesuche, wir reisen rum und das ist so. Ich gratuliere dir zu deinem großen Glück. Ja, ich danke dir dafür. Und alles wegen einer Portion Gulasch. Ja, und ich danke dem lieben Gott dafür, dass er uns zusammengefügt hat. Ja, das ist wirklich eine Fügung gewesen, das kann man sagen. Ich wollte es einfach nur sagen, dass auch andere Menschen, die älter sind, nicht verzweifeln müssen. Es kann sich manchmal eine Konstellation von Glück ergeben. Und wir gehen ins achte Jahr miteinander. Und auf das es noch viele, viele, viele Jahre werden. Oh, das ist ganz lieb von dir. Alles Gute und weiterhin noch eine so gute Sendung. Vielen Dank. Alles Gute dir und deinem Liebsten, Gerd. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, 1:39:55, also 1:40 haben wir. Und jetzt möchte ich euch gerne unser Thema erzählen oder ankündigen. Übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema: Ich trage eine große Verantwortung. Folglich möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die genau das tun. Zum Beispiel würde ich gerne reden mit einem Flugkapitän oder mit einem, vielleicht mit einem eher jüngeren Menschen, der gerade eine Firma übernimmt aus der Hand des Vaters und somit auch eine große Verantwortung für Mitarbeiter und die Tradition, die Familientradition trägt. Gerne auch mit einem Menschen, der einen pflegebedürftigen oder sterbenden Menschen gerade begleitet. Oder mit einem Personenschützer. Hochspannend, wer einmal Personenschützer bei einem Politiker zum Beispiel war oder bei irgendeinem anderen Prominenten, der gefährdet ist, wie erlebt ihr das? Wie arbeitet ihr? Und gerne auch mit einem Chirurgen. Tragen ja auch hohe Verantwortung, wenn man da aufgeschlitzt auf dem OP-Tisch liegt. Also, ich trage eine hohe Verantwortung. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, sehr gerne unter domian@wdr.de oder dann auch Mittwoch vor der Sendung. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Und ich bin verbunden mit Frank, der ist 59. Hallo Frank. Hallo Frank. Hallo Domian. Lieber Frank, um was geht's? Ich habe am 12.03. einen Schlaganfall erlitten. Ja. Ziemlich einen schweren. Und ich vermute, das war mein Freund schuld. Ich bin schwul. Mhm. Der hat mir zwei ins Gesicht gehauen. Und das war der Auslöser. Wieso hat er, vorab gefragt, wieso hat er dir einen ins Gesicht gehauen? Ja, wir haben einen Streit gehabt und ich habe seine Eltern beleidigt. Wie lange seid ihr zusammen gewesen? 5 Jahre ungefähr. 5 Jahre. Ja. Kam das öfter vor, dass ihr euch... wir haben uns des Öfteren gestritten. So, dann hat er dir ins Gesicht geschlagen, 2 Mal, sagst du? Ja, und dadurch vermute ich, dass der Schlaganfall ausgelöst wurde. Aber ich war selber schuld. Ich habe nicht in den Wodka gespuckt und da war auch 80 Zigaretten pro Tag geraucht und meine Blutdrucktabletten 3 Jahre nicht genommen. Gut, dann ist nicht der Freund schuld. Nee, ich war es selber. Dann warst du selber. Ich meine, das entschuldigt nicht sein Verhalten, aber ich glaube, da kannst du ihn nicht beschuldigen. Das Verhalten von ihm verstehe ich nicht. Er hat vom 12. März hat er mich 2 Mal besucht im Krankenhaus und davon hat er jeden Tag eine andere Ausrede gebraucht, um nicht zu kommen. Wie ging es dir denn nach dem Schlaganfall? Mein nach dem Schlaganfall, das rechte Bein war gelähmt. Rechte Hand ist immer noch gelähmt, aber die macht Fortschritte. Ich bin sehr mit mir zufrieden, sagen auch meine Ärzte. Ja. Und bloß die Finger kann ich noch nicht bewegen, ja, von der rechten Hand. Wie lange warst du im Krankenhaus? Ich bin 80% krank, behindert geschrieben. Ja. Einen Behindertenschein habe ich. Ich war 3 Wochen in Bocholt im Krankenhaus, ja, und 3 Wochen in Hanold im Krankenhaus, also ein Spezialkrankenhaus für die Sachen. Und dann wahrscheinlich in Reha. Im Anschluss kam ich direkt in Reha nach Bad Oeynhausen. Die hat gar nichts gebracht. So, jetzt hast du gerade gesagt, dass dein Freund dich kaum besucht hat während dieser Krankenhauszeit. Er hat sich immer abgewandt von mir. Ich fühle, dass er sich schuldig fühlt irgendwie. Wie ist das Verhältnis denn heute? Jetzt nähert er sich langsam wieder an. Wohnt ihr zusammen? Über Internet. Nee. Aber, Moment. Ihr wohnt also nicht zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Wir haben 2 getrennte Wohnungen. Wieso deutest du das in der Richtung, dass er ein schlechtes Gewissen hat? Das ganze Verhalten. Ja, aber gerade wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, wird mein Gewissen noch schlechter, wenn ich mich um den, der erkrankt ist, nicht kümmere. Gerade ja, dann. Das verstehe ich ja nicht. Ich hätte Hilfe gebraucht im Anfang. Das hat mein Ex-Mann übernommen, den ich vorher hatte. Der wohnt nebenan. Und der hat mich zu den Therapien gefahren. Der hat dich dahin begleitet, überall hin. Könnte man vielleicht sagen, vergiss diesen Freund, das war's? Ja, ich hab's auch, ich vermute auch, dass ich ihn vergessen kann. Wie oft habt ihr euch denn jetzt nach dem Schlaganfall, oder sagen wir so, seitdem, wie lange bist du zu Hause jetzt schon wieder? Ich bin seit Mai wieder zu Hause. Und seitdem hat er sich kein einziges Mal sehen. Ja gut, dann vergiss ihn doch. Was reden wir da noch? Nee, ich finde das auch irgendwie blöd. Muss man da gar nicht mehr drüber reden. Er hat, glaube ich, auch wieder einen neuen gefunden. Dann muss man darüber nicht sprechen. Lass uns da mal lieber über dich sprechen. Du warst starker Raucher, du bist dem Wodka nicht abgeneigt gewesen. Ja. Das heißt, du hast gesoffen und geraucht. Ja, ich gebe ich ehrlich zu. Wie viel Zigaretten früher? 80. 80 am Tag. Und heute? Und heute auf 30 komme ich immer noch. Wie bitte? Du rauchst? Ja. Du rauchst heute noch nach einem schweren Schlaganfall? Ja, leider. Und trinkst du auch noch Alkohol? Nein, das nicht. Das habe ich sein gelassen. Aber du rauchst 30 bis zu 30 Zigaretten nach dem schweren Schlaganfall. Weiß das der Arzt, der dich betreut? Ja. Was sagt denn der? Er hat gesagt, ich bin eine tickende Zeitbombe. Ja, du bist schön bescheuert, sagen wir es mal lieber so. Dankeschön. Ich muss es dir so klar sagen, Mensch Junge. Ja, aber Du hast doch jetzt, ich schaff's nicht. Mensch, du hast doch jetzt schon vom Schicksal wirklich einen von Bug geschossen bekommen. Ja, die Warnung war da. Aber hallo, das war wirklich eine Warnung. Und dann dadurch nicht aufzuwachen und zu sagen, jetzt höre ich auf? Nee, ich schaff es nicht. Ich hab's versucht, ich hab die Dinger weggeschmissen. Ich gehe mir immer wieder welche holen. Wie viele Jahre hast du denn geraucht in deinem Leben? 45 Jahre. 45 Jahre? Ja, an einem Stück, aber nie aufgehört. Dir ist klar, dass du gerade das Restleben, was du jetzt noch geschenkt bekommen hast, noch erheblich verkürzt. Das ist dir klar, ne? Ja, das ist mir klar. Das wird auch nicht irgendwie gut gehen. Du wirst viel früher sterben, als wenn du jetzt nicht rauchen würdest. Tja, aber was soll ich dran machen? Ich schaff's nicht. Hat denn der Arzt dir vielleicht irgendeinen Tipp gegeben, was du tun kannst? Nee, gar nicht. Er hat nur gesagt, ich soll aufhören. Mhm. Und ich habe jetzt erst erfahren, ich sollte alle 3 Monate geröntgt werden. Ja. Jetzt hab ich vom März an die erste Röntgung, kommt am 20. November erst. Mhm. Und habe erfahren, hat mir keiner gesagt, weder mein Freund und mein Ex-Freund noch, dass ich eine Verengung der Halsschlagader habe. Woher weißt du das jetzt? Ja, das weiß ich jetzt von diesem Dr. Flöte Otto. Ja gut, aber der hat mir das jetzt hier gesagt. Ach, man hat es dir jetzt erst gesagt. Denn die Untersuchung steht ja nun erst noch an. Ja, die steht noch an. Hm. Und ich muss jeden Tag die Blutverdünner-Tablette nehmen. Ja, ja. Und die für Blutdruck, ne? Mensch Frank, was soll ich dir sagen? Das tut mir total... Arschloch. Sag das ruhig. Nein, so kann man es nicht sagen. Es tut mir erstmal leid, dass du so eine schwere Erkrankung hast. Es tut mir leid, dass du so eine menschliche, schlechte Erfahrung, so eine Katastrophe erlebt hast mit deinem Freund. Das tut mir alles sehr leid. Da bin ich schon drüber weg. Ja, nur gut. Und auch wenn der sich annähert, ich glaube, ich sage nein. Ja, aber es wäre nun mehr als das, was alle Leute zu dir sagen, kann ich ja auch nicht sagen. Leb so gesund wie nur möglich. Das ist natürlich auch keine Lebensgarantie, aber das ist das Minimum, was man machen kann. Aber wenn du partout sagst, ich kann es nicht, was soll ich da sagen? Ich schaffe es nicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich könnte Kaffee trinken, Alkohol habe ich sein lassen, aber das Rauchen klappt nicht. Hm. Ich könnte am Bett gefesselt sein, dann würde ich noch rauchen. Wie war denn das im Krankenhaus in der Zeit? Da hast du ja auch nicht geraucht. Ja, dann war ich ja 3 Tage konnte ich ja nicht laufen und dann fing ich wieder an. Ah, du hast noch im Krankenhaus schon geraucht, als es dir ein bisschen besser ging? Jo. Ah, ja. Haben die das da mitbekommen im Krankenhaus? Ja, klar. Haben die das mitgekriegt. Und was sagten die? Ja, die haben gesehen, wie ich nach draußen gegangen bin und haben, der Doktor hat zu mir gesagt, lassen Sie es sein. Mhm. Okay, aber... Gut, du bist ein erwachsener Mensch, du weißt, was du tust. Ja, normalerweise müsste ich es wissen. Ich kann dir nicht mehr sagen. Nee. Ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, als nochmal zu appellieren, dass du es dann vielleicht doch nochmal versuchst. Ich versuch's immer wieder. Tja. Klappt nicht. Also hast du dich damit jetzt abgefunden? Muss ich langsam mich abfinden, dass es nicht in die Hose geht. Gut, Frank, dann drück ich dir trotz allem die Daumen, dass deine Untersuchung, jetzt die Röntgenuntersuchung, doch recht gut ausfällt für dich. Hoffentlich. Und dass das, dass es gut geht. Manchmal geht's ja auch gut, aber es geht fast nie gut, wenn man so viel raucht. Ich wünsche es dir, aber, ich wünsche dir einfach alles Gute. Ich möchte dir noch sagen, mach weiter mit deiner Sendung so. Ich höre die jede Nacht. Keine Sendung versäume ich. Und ich halte mich wach bis 2 Uhr jeden Tag. Das ist immer. Sehr nett von dir. Lieber Frank, wie auch immer, ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Herzlichen Dank. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Hier ist Nicole. 38. Ja, hallo. Nicole. Und zwar geht es darum, über das Thema künstliche Befruchtung. Mhm. Und zwar, weil mein Mann und ich haben uns entschieden, dass wir ein Kind haben wollten. Ja. Und haben aber leider festgestellt, dass es auf normalen Wege nicht möglich ist. Mhm. Und haben uns dann halt für künstliche Befruchtung entschieden. Ja. Tja, nach 7 Versuchen war ich endlich schwanger. Hab aber leider durch einen Treppensturz dann das Kind verloren. Vielleicht vorab nochmal für die Leute, die das nicht so genau kennen. Was genau passiert bei einer künstlichen Befruchtung und wie wird das gemacht? Da wird also erstmal Hormonspritzen. Die muss man jeden Tag sich halt in den Bauch setzen. Bitte? Werden Hormonspritzen in den Bauch gespritzt. Mhm. Jeden Tag eine, meistens immer so um dieselbe Zeit. Ja. Und dann kriegt man nach so einen Plan, wo dann draufsteht, wie viele Tage man das machen muss. Und dann muss man ab einem bestimmten Termin dann zum Frauenarzt, zum Ultraschall. Und da schaut danach, wie sich das entwickelt hat von den Follikel und wie viele Eibläschen sich gebildet haben. Wie was? Was sich gebildet hat? Eibläschen. Eibläschen? Mhm. Ja, so Follikel. Mhm. Ja. Und wenn das dann genug sind, dann kriegt man eine sogenannte Auslösespritze, um den Eisprung auszulösen. Ja. Und dann muss man die genau um diese Uhrzeit setzen, wie der Arzt das sorgt. Und dann muss man halt in die Klinik per Vollnarkose, werden dann halt diese einzelnen Eizellen entnommen. Mhm. Und dann wird dann halt mit dem Sperma vom Mann, wird das dann halt zusammengefügt und dann muss das in so einem Brutkasten. Mhm. Und dann muss man abwarten, wie gut sich das teilt, diese Eizellen, und dann wird das dann halt bei der Frau eingesetzt. Genau. So, das hat mir jetzt 7 Mal ist das passiert bei dir. Und dann warst du Gott sei Dank schwanger. Beim 7. Mal hat es geklappt. Und dann kam dieser schlimme Treppensturz. Der Treppensturz. In welchem Woche warst du da? In der 6. Woche. Ja, und hast dann das Kind schon wieder verloren. Richtig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es weiter, weil es hat ja schließlich jetzt einmal geklappt, also warum soll es nicht weiter klappen? Man muss das aber jedes Mal bezahlen, ne? Ja, richtig, weil 3 Versuche bezahlt die Krankenkasse. Ja, was kostet so ein Versuch? 1600 Euro. Eine ganze Menge Geld. Ja. Das heißt, da ist schon viel Geld investiert worden jetzt. Ja, Geld und halt auch natürlich psychisch, finde ich. Und psychisch, absolut, ja. So, wie geht's jetzt weiter? Und dann halt nach dem 9. Versuch war mein Mann dann schon dran und hat gesagt, sollen wir nicht lieber aufhören? Es hat ja keinen Sinn, sagt er, ich sehe, du leidest auch jedes Mal. Also 8. Versuch hat nicht geklappt, 9. Versuch hat nicht geklappt. Richtig, und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte weitermachen. Und dann habe ich zum Glück meinen Mann überredet bekommen, dass wir weitermachen. Und beim 11. Versuch war ich dann halt schwanger. Mhm. Und haben jetzt eine kleine Tochter von 1,5 Jahren. Na, das ist ja eine schöne Nachricht. Gratulation. Danke. Ich dachte jetzt schon, hatte schon die Sorge, dass es nun nie mehr geklappt hat. Nee, also wie gesagt, nach dem 11. Versuch war ich dann schwanger, war dann halt auch eine teilweise problematische Schwangerschaft, mehr Krankenhaus als zu Hause. Und kleine Tochter fit und gesund, alles dran. Ja, kerngesund. Sehr gut. Gratulation. Und danke. Also das muss doch eine irre Erleichterung da sein, ne? Wenn man dann das Kind auch kriegt. Ja, ja. Vor allem, man hat dann in dem Fall, wenn man so viel mitgemacht hat, achtet man noch mehr auf sich in der Schwangerschaft. Ja. Weil wenn sobald irgendwas nicht in Ordnung einem vorkam, war man im Krankenhaus. Und ja, ja. Ich lag also, glaube ich, auch 10-mal im Krankenhaus. Aber ist es wirklich auch schon eine enorme Belastung für Psyche und Körper? Oh ja. Aber nun hast du es ja hinter dir. Nun ist die Kleine da. Auf jeden Fall habe ich es dann endlich geschafft. Und mein Mann war nur so, dass er gesagt hat, danke, dass du gekämpft hast und mich überredet hast und nicht aufgegeben hast. Eine schöne Geschichte, eine runde Geschichte. Und ich möchte, und jetzt, wie gesagt, haben wieder meine Tochter ist jetzt 1,5 und haben uns dann halt beschlossen, es noch einmal zu versuchen. Ach du liebe Zeit. Ich dachte, das Thema wäre beendet jetzt. Nein, nein. Ach du lieber Himmel. Und haben gesagt, auf ein neues, damit sie auch ein Geschwisterchen eventuell bekommt. Haben jetzt mittlerweile 3 Versuche wieder hinter uns. Boah, Nicole, du hast aber Nerven. Ja, doch. Boah. Schon wieder drei, ist es 3-mal misslungen schon? Ja, und ist wieder misslungen. Und jetzt nächste Woche ist der 4. Versuch in Angriff. Habt ihr so viel Kohle? Wir haben mittlerweile dadurch, dass wir so viele Versuche gemacht haben, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu dem Arzt. Hm. Ach, da gibt's billiger. Er wirklich gesagt hat, an Geld soll es nicht scheitern. Das heißt, er macht das für lau, oder wie? Nee, er macht es für einen sehr guten Freundschaftspreis. Ach so. Aber ist das nicht ein bisschen verrückt oder auch ein bisschen hysterisch übertrieben, sowas dann nochmal zu fordern? Sei doch froh, dass du einmal jetzt, dass es geklappt hat, dass du ein gesundes Kind hast. Ja, okay, wir haben ja jetzt gesagt, wir wollen diesmal natürlich nicht so viele Versuche machen. Wir haben gesagt, wir machen Höchstzahl 5. Weil, wenn es doch nicht klappt, was, ist nicht schlimm. Bis was? Bis 2,5? Na, bis zum 5. Versuch. Ach so, bis zum, ja. Mhm. Weil wir gesagt haben, wenn es doch nicht klappt, ist nicht schlimm, weil jetzt ist auch gar keine Psyche mehr so schlimm und auch nicht mehr der Druck. Das heißt, du gehst ja ganz locker hin, lässt das machen und, aber wobei diese, ich kann das nicht beurteilen, diese Hormonspritzen, die du da immer bekommst, ist ja wahrscheinlich nicht so dolle für den Körper, oder? Ja, die schon, aber wenn man so einen Kindwunsch hat, dann nimmt man so vieles in Kauf. Kann ich verstehen, aber irgendwo muss man dann auch mal so eine gesunde Grenze setzen und sagen, jetzt ist dann aber auch mal gut. Ja, eben, und deswegen haben wir jetzt gesagt, bei 5 Versuchen ist Schluss, weil wenn es dann nicht klappt, wir haben eine. Mhm. Könnte man ja. Wenn es nicht klappt, schaue ich mein Kind an. Könnte man ja auch nur ein Kind adoptieren, zum Beispiel. Nee, das kommt dann nicht mehr in Frage. Wenn es einfach jetzt nach 5 Versuchen nicht klappt, ist Ende. Mhm. Nur es geht mir darum, weil viele, man hört es ja viel durch Medien, man hört es viel durch Internet oder diese Talkshows, dass viele Mütter oder auch nicht Mütter, also Ehepaare, sich auch schon künstlich befruchten lassen haben und nach 4, 5 Versuchen aufgegeben haben. Mhm. Ja, aber da kann man, glaube ich, keine Regel jetzt rausziehen, was du gemacht hast. Nee, aber es geht mir darum, dass man auf jeden Fall trotzdem nicht aufgeben soll, dass es möglich ist. Ja, aber manchmal, glaube ich, ist es auch klug aufzugeben. Aber sag mal noch eine Frage. Wenn ihr so ein großes Interesse an einem zweiten Kind habt, dann verstehe ich nicht die klare Haltung bei dir, dass du sagst, nee, adoptieren werden wir auf keinen Fall. Warum nicht? Weil es nicht dasselbe ist. Weil man ja jetzt einmal gesehen hat, eine Schwangerschaft, das hat man miterlebt, wie das da drinnen wächst. Ja gut, das ist dann halt anders, aber es gibt ja zahllose Familien, die Kinder adoptiert haben und die so glücklich sind und die so dazugehören und die so angenommen wurden auch von Mutter, von der Frau und von dem Vater, von dem Mann. Ja, aber das war von Anfang an damals, wo mein Mann dann erfahren hat, dass er also nicht auf normalem Wege kann. Haben wir uns von vornherein gesagt, Adoption kommt für uns beide nicht in Frage. Also das wäre ein Kind zweiter Klasse für dich? Nee, zweite Klasse kann man nicht sagen. Wir haben einfach gesagt, wir wollen mit künstlicher Befruchtung und wenn es nicht klappt... Dann lieber gar kein Kind. Dann gar kein Kind. Dann ist es einfach so, dann soll es so sein. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich würde dann immer sagen, dann nehme ich gerne adoptiere ich ein Kind. Aber da ist jeder anders. Das ist so eine intime Sache, da kann man gar nicht drüber diskutieren letztendlich. Nee, vor allen Dingen auch, weil das immer so eine Sache ist mit Adoption, diese Wartelisten. Ja, gut, das ist ein anderes Thema. Das ist alles sehr kompliziert. Ja, eben, das kommt auch noch alles dazu. Man hat sich natürlich klar ein bisschen auch drüber informiert. So, Nicole, und jetzt wünsche ich dir, dass du das gut alles überstehst. Das ist jetzt ganz wichtig. Und ich wünsche euch natürlich, dass es dann beim nächsten Mal zumindest gleich klappt und du nochmal schwanger wirst. Ja, wie gesagt, 3 Versuche habe ich jetzt hinter mir. Ja, dann 2 hast du noch. 2 haben wir noch und dann ist aber endgültig Ende. Nicole, ich wünsche viel Glück und alles Gute. Und gute Gesundheit vor allen Dingen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, schönen Abend noch. Ja, ciao. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Patricia Unger. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, sind wir wieder da. Freie Themennacht. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.